Ich kann noch eine Anmerkung machen. Da wir jetzt zu unseren letzten zwei Stück kommen, möchte ich euch doch noch geschwind die fünf sympathischen Geier vorstellen. Im Zürich Oberland die sympathischste Band. Da haben wir mal am Piano den Frank Egli. Am Saxophon sind Brüder. Florian Egli! Zwischendurch mit der Sonnenbrille erkennbar, oder Sonnenbrille, der Herbert Brumm! Noch unser Biersüchel! Rössli! Markus Fritsche! Ja, gut. Jetzt kommen wir zum tragischen Teil vom heutigen Nachmittag. Wir haben ein Stück gemacht, ganz neu. Und zwar haben wir da mit dem Titel ein ziemliches Ei gelegt. Ein Ei, also das ist furchtbar. Wir haben mit unserem provinzialen Englisch haben wir gedacht, wenn wir dem den Titel geben, Get Your Knickers Down, dann machen wir einen Schuss, oder? Aber das ist ziemlich hinten raus. Dann Get Your Knickers Down, das heisst auf Englisch so viel wie zieh die Schläuche ab. Und das ist so ziemlich die unsympathischste Art, einer Frau zu sagen, ich will mit dir ins Bett. Also, wir haben den Titel geändert und nennen sie jetzt Put Your Knickers On. We'll be right back. sowie unsere heutigen Übertragungen vom Open Air Festival in St. Gallen. Das zum Schluss in Azofa war in einer Aufzeichnung vom Nachmittag. DRS2 überträgt morgen wieder live vom Open Air St. Gallen. Und zwar in der Soundszeit, das heisst von 5 ab 6 bis 10 vor 7. Und die besten Sachen vom ganzen Festival dann zwischen 10 und 12 auf DRS2. Es ist 7 Minuten vor 1. Nein, es ist 12 Minuten vor 1. Jetzt ist der DRS-Nachtclub wieder auf beiden Programmen, nämlich auf DRS1 und auf DRS2. Auf DRS2 in Stereo oder über Leitung 5 vom Telefonanspruch. Und das sind Police mit ihrer neuen Single. sicher der grosse Renner von dem Sommer «Every Breath You Take» mit der Police. Das ist im Moment, wie gesagt, die sämtliche Hitparade. Aber bei Hitparade gehen wir doch noch ein bisschen zurück, nämlich genauer ins Jahr 1950 und noch genauer am 2. Juni 1950. Und da war das da in den amerikanischen Charts gewesen. Nat King Cole. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? To tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Das Lächeln von dieser schönen Frau hat zum Nat King Cole angetan. Nat King Cole, Mona Lisa. The risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy.

Der George Benson mit der neuen Single, die unheimlich viel Erfolg hat im Moment, «Lady Love Me». Es ist 3 Minuten ab der 1, sie gehört DRS 1 oder 2 über UKW und Leitung 5 vom Telefonanspruch. Das ist der DRS Nachtclub, noch lang, nämlich bis morgen um 7 Uhr. Und die Band ist ursprünglich mal berühmt worden, weil sie ganz harten Punk gemacht hat, allerdings schon lange seither. Das sind Stranglers und European Female. I knew she was a feline. She moved with ease and grace. Her green eyes, they held mystery. No motion on her face. Female, she's kissing the air on her face. I don't always understand her. I love her in grace. European female, she's here. The European female's here. Just a second more. I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I open my lips, all my words slip away. erfolgreichsten Duo aus England, Techno-Duo, Vince Clarke und Elf Maillet, das sind Yazoo und Nobody's Diary. Yazoo haben sich übrigens getrennt, es wird allerdings noch ein LP geben, also eine Platte, die sie noch miteinander gemacht haben. Auch die Musik kommt aus England, das sind Beats I Can't Get Used to Losing You. Guess there's no use in hanging around.